Selbststudium und Lektüre. Der Entschluss, Baumeister zu werden, stand damals für Adolf unverrückbar fest. Wie er nach diesem intensiven Selbststudium den Weg zur Praxis finden wollte, wenn er seine Zeugnisse und Diplome nie vorweisen konnte, verursachte ihm keinerlei Kopfzerbrechen. Darüber wurde zwischen uns beiden kaum gesprochen, so sehr war mein Freund davon überzeugt, dass bis zum Abschluss seines Studiums sich die Zeit, sei es aus sich selbst heraus, sei es gewaltsam durch den Sturm der Revolution, so weit geändert haben würde, dass dann nicht mehr die formelle Berechtigung, sondern das tatsächliche Können den Ausschlag gab. Er selbst schreibt über dieses Studium: Dass ich dabei mit Feuereifer meiner Liebe zur Baukunst diente, war natürlich. Sie erschien mir neben der Musik als die Königin der Künste. Meine Beschäftigung mit ihr war unter solchen Umständen auch keine Arbeit, sondern höchstes Glück. Ich konnte bis in die späte Nacht hinein lesen oder zeichnen, müde wurde ich da nie. So verstärkte sich mein Glaube, dass mir mein schöner Zukunftstraum, wenn auch nach langen Jahren, doch Wirklichkeit werden würde. Ich war fest überzeugt, als Baumeister mir dereinst einen Namen zu machen. Soweit war für Adolf alles, was seine Zukunft betraf, klar. Schon in Linz war er der seiner Ansicht nach einseitigen, ungerechten und verständnislosen Behandlung durch die Schule dadurch zuvorgekommen, dass er sich mit Feuereifer in ein selbstgewähltes Studium gestürzt hatte. Der Entschluss, auch in Wien, wo er vor einer ganz ähnlichen Situation stand, den gleichen Weg zu gehen, fiel ihm wahrhaftig nicht schwer. Er schimpfte über den verzopften, verknöcherten Beamtenapparat der Akademie. Er sprach von Fallstricken, die raffiniert ausgelegt worden seien, ich erinnere mich noch genau an diesen Satz, nur zu dem einzigen Zwecke, um ihn an seinem Aufstieg zu hindern. Aber er werde diesen unfähigen, senilen Tröpfen noch beweisen, dass er ohne sie weiterkäme als mit ihnen. Ich gewann aus den wütenden Schimpfkanonaden, die mein Freund auf die Akademie losließ, den Eindruck, dass diese Professoren ungewollt mit jener brüsken Ablehnung in diesem jungen Menschen größeren Lerneifer und bedeutendere Arbeitsenergien mobilisiert hätten, als sie es jemals durch ihren Unterricht hätten erreichen können. Aber eine andere Frage stand vor meinem Freunde. Wovon sollte er in der Zeit seines Studiums leben? Es konnten Jahre vergehen, bis er sich wirklich als Baumeister eine Existenz zu schaffen vermochte. Mir kam überhaupt vor, als würde beim Selbststudium meines Freundes niemals ein Ende herauskommen. Gewiss, er studierte mit unglaublichem Fleiß und einer Willenskraft, die man seinem durch ständige Unterernährung geschwächten Körper gar nicht zugetraut hätte. Aber dieses Studium war durchaus nicht auf praktische Ziele gerichtet, ganz im Gegenteil. Er verlor sich immer von Neuem in weitläufigen Planungen und Spekulationen. Wenn ich mein Musikstudium, das von Anfang an überaus planmäßig abgelaufen war, zum Vergleich heranzog, musste ich feststellen, dass Adolf bei seinem Studium viel zu weit ausholte. Er zog alles, was nur irgendwie Bezug auf die Baukunst hatte, mit herein. Dabei nahm er alles unerhört genau und gründlich. Wie sollte das jemals zu einem Abschluss führen? Ganz abgesehen davon, dass ihm immer wieder neue Ideen bedrängten, die ihn von seinem Berufsstudium weit entfernten. Der Vergleich seines uferlosen, unsystematischen Studierens mit meinem genau geregelten Studium auf dem Konservatorium kam unserer Freundschaft nicht gerade zugute. Schon alleine deshalb nicht, weil wir dadurch bei unseren häuslichen Beschäftigungen naturgemäß übers Kreuz kommen mussten. Als ich dann außerdem noch von Professor Boschetti Schülerinnen für den Nachhilfeunterricht zugewiesen bekam, spitzte sich der Gegensatz immer mehr zu. Nun könne man sehen, wie sehr ihn seine Pechsträhne verfolge. Alles habe sich gegen ihn verschworen. Für ihn gäbe es keine Möglichkeit, sich etwas zu verdienen. So nahm ich dann eines Abends, es muss unmittelbar nach dem Besuch einer meiner Schülerinnen bei mir gewesen sein, die Gelegenheit wahr, um ihm zuzureden, sich um irgendeine Verdienstmöglichkeit umzusehen. »Natürlich, wenn man Glück hat, kann man jungen Damen Nachhilfeunterricht erteilen«, begann er. Ich erklärte ihm, dass dies ganz ohne mein Zutun geschehen wäre. Professor Buschetti hätte mir einfach diese Schülerinnen zugewiesen, erwiderte ich. Schade, dass sie in Harmonielehre unterrichtet werden müssten, nicht in Architektur. Im Übrigen, fuhr ich entschieden fort, wenn ich seine Begabung hätte, würde ich mich längst um einen Nebenverdienst umgesehen haben. Er hörte mir interessiert zu, beinahe so, als ginge es gar nicht um ihn selbst. Ich schoss sogleich los. Zeichnen beispielsweise, das könne er doch wirklich. Das hätte ihm auch sein Lehrer bestätigt. Wie wäre es, wenn er sich bei einer Zeitung und in einem Verlag als Zeichner umsehen würde? Da konnte er vielleicht Bücher illustrieren, oder es müssten bestimmte Tagesereignisse in rasch hingeworfenen Skizzen festgehalten werden. Er erwiderte ausweichend, er freue sich darüber, dass ich ihm solche Aufgaben zumute. Im Übrigen wäre es besser, diese Art von Berichterstattung den Fotografen zu überlassen, so schnell wie diese könne auch der beste Zeichner nicht sein. Wie wäre es mit einer Stellung als Theaterkritiker, fuhr ich fort. Das sei ein Beruf, den er ja tatsächlich bereits ausübe. Denn nach jeder Aufführung bringe er zwar eine sehr scharfe und radikale, aber doch interessante und aufschlussreiche Kritik. Warum sollte ich der einzige Bewohner Wiens sein, der sein Urteil zu hören bekäme? Man müsste sehen, mit einem maßgebenden Blatt in Verbindung zu kommen. Allerdings müsste er sich vor zu schroffer Einseitigkeit hüten. Er wollte wissen, was ich damit meine. Auch die italienische, die russische, die französische Oper hätten ihre Daseinsberechtigung, fuhr ich fort. Man müsse auch ausländische Komponisten gelten lassen, denn die Kunst, auch wenn sie aus einem bestimmten Volkstum entspringe, ließe sich nicht durch nationale Schranken einengen. Wir gerieten heftig aneinander, denn sobald es um Fragen der Musik ging, stellte ich meinen Mann. Ich sprach ja nicht für mich allein, sondern fühlte mich als Vertreter des Instituts, an dem ich Schüler war. Obwohl ich Adolfs Begeisterung für Richard Wagner restlos teilte, wollte ich mich deshalb nicht einseitig festlegen lassen. Er aber hielt unbelehrbar an seinem Standpunkt fest. Ich weiß noch gut, wie ich Adolf damals in meiner Erregung die Worte des Schlusswortes aus Beethovens 9. Symphonie entgegenschleuderte. »Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt!« Der ganzen Welt müsse das Werk des Künstlers gehören. Also schon Krach, bevor er noch die Stellung eines Opernkritikers angetreten habe, meinte Adolf. Damit wurde auch dieser Plan begraben. Adolf schrieb damals sehr viel. Ich hatte entdeckt, dass es sich vorwiegend um Theaterstücke handle, und zwar um Dramen. Den Stoff nahm er aus der germanischen Sagenwelt oder der deutschen Geschichte. Es wurde ja kaum eines dieser Schauspiele wirklich zu Ende geführt. Aber vielleicht ließ sich doch damit Geld verdienen. Adolf ließ mich auch einige seiner Entwürfe lesen. Mir fiel dabei auf, welche Bedeutung er einer möglichst großartigen Inszenierung beimaß. Ich kann mich außer an jenes, das Problem der Christianisierung behandelnde Drama, an keines dieser Stücke erinnern, wohl aber daran, dass sie einen ungeheuren Aufwand erforderten. Wir waren durch Richard Wagner gewohnt, dass an eine Bühne große Anforderungen gestellt wurden. Aber was Adolf da entworfen hatte, stellte den Meister völlig in den Schatten. Ich verstand einiges von der Inszenierung einer Oper und hielt mit meinem Bedenken nicht zurück. Mit diesem Himmel und Hölle herausfordernden Szenarium könnte kein Intendant seine Stücke annehmen, erklärte ich ihm. Er müsse sich in Fragen seiner Ausstattung unbedingt bescheiden. Überhaupt wäre es das Beste, nicht Opern zu schreiben, sondern einfache, womöglich heitere Stücke, die das Publikum gerne sähe. Am vorteilhaftesten wäre es, er schriebe irgendein anspruchsloses Lustspiel. Anspruchslos? Mehr brauchte es nicht, um ihn in Wut zu bringen. Auch dieser Versuch endete negativ. Allmählich sah ich ein, dass meine Bemühungen zwecklos waren. Auch wenn ich Adolf so lange zugeredet hätte, bis er seine zeichnerischen oder literarischen Arbeiten irgendeiner Redaktion oder einem Verlag vorlegte, hätte es in kürzester Zeit zwischen ihm und seinen Auftraggebern zu einem Zerwürfnis geführt, denn er ließ sich in diesen Dingen absolut nichts dreinreden, gewiss auch dann nicht, wenn man seine Leistungen anständig bezahlt hätte. Er ertrug es einfach nicht, von fremden Menschen Aufträge zu erhalten, denn Aufträge stellte er sich selbst genug. So schlug ich einen anderen Weg ein. Da ich dank der Fürsorge meiner Eltern und auch durch die erhaltenen Nachhilfestunden finanziell in besserer Lage war als er, half ich ihm aus, wo es nur ging, am liebsten so, dass er gar nichts davon merkte. Denn er war in diesen Fragen äußerst feinfühlend und empfindsam. Lediglich bei Wanderungen und Ausflügen ließ er zu, dass ich ihn als meinen Gast betrachtete. Später, als sich unsere Wege bereits getrennt hatten, fand Adolf in Wien eine für ihn sehr bezeichnende Lösung dieses Problems, durch die er sich immerhin einen bescheidenen Lebensunterhalt verdiente, aber keineswegs gezwungen war, fremde Aufträge entgegenzunehmen, im Gegenteil. Eine Lösung, bei der er sozusagen sein eigener Auftraggeber blieb. Da er zeichnerisch weniger im Figürlichen als im Architektonischen begabt war, zeichnete er berühmte Wiener Bauwerke, mit Vorliebe die Karlskirche, das Parlament, die Kirche Maria am Gestade und ähnliche Motive und verkaufte diese sehr sauber und exakt ausgeführten, mit der Hand kolorierten Zeichnungen, wo sich hierzu eine Gelegenheit fand. Er schreibt darüber: »Ich arbeitete damals«, gemeint sind die Jahre 1909 und 1910, »schon selbstständig als kleiner Zeichner und Aquarellist. So bitter dies in Bezug auf den Verdienst war, es langte wirklich kaum zum Leben, so gut war es aber für meinen erwählten Beruf. Mit anderen Worten, er hungerte sich lieber durch, als dass er seine Unabhängigkeit preisgegeben hätte.« Über das Fachstudium, das Adolf damals betrieben hat, kann ich im Einzelnen kein Urteil abgeben, weil mir dazu die sachlichen Voraussetzungen fehlen. Auch war ich zu sehr mit meinem eigenen Studium beschäftigt, als dass ich Zeit und Muße gehabt hätte, mir einen Überblick über seine Arbeiten zu machen. Ich sah nur, dass er sich in zunehmendem Maße mit Fachliteratur umgab. Eine umfangreiche Geschichte der Baukunst ist mir in Erinnerung geblieben, weil es ihm schon damals Spaß machte, wahllos ein Bild darin aufzuschlagen, mit der Hand die darunterstehende Erklärung zu verdecken und mir auswendig zu sagen, was dieses Bild darstelle, etwa die Kathedrale von Chartres oder den Palazzo Pitti in Florenz. Sein Gedächtnis war geradezu bewundernswert. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Grenze seines Merkvermögens festgestellt zu haben. Sein außerordentliches Gedächtnis kam natürlich seinem Selbststudium sehr zugute. Unermüdlich zeichnete er. Ich hatte den Eindruck, dass er sich schon in Linz die für diese zeichnerischen Arbeiten notwendigen beruflichen Vorkenntnisse angeeignet hatte, allerdings nur aus Büchern. Ich erinnere mich nicht, dass Adolf jemals eine Gelegenheit gesucht hätte, seine Kenntnisse praktisch zu erproben oder doch an seminarmäßigen Übungen im Bauzeichnen teilnehmen zu können. Es war ihm gar nicht darum zu tun, mit Menschen gleicher beruflicher Interessen zusammenzukommen und sich über gemeinsam interessierende Probleme auszusprechen. Viel lieber als mit Fachkundigen zusammenzutreffen, saß er allein auf seiner Bank in der Nähe der Gloriette und führte anhand seiner Bücher im Gedanken Zwiegespräche mit sich selbst. Diese ungewöhnliche Art, sich mit leidenschaftlicher Hingabe ein bestimmtes Wissensgebiet zu eigen zu machen, intensiv in das Wesen desselben einzudringen und doch ängstlich jede Berührung mit der Praxis zu vermeiden, erinnerte mich in ihrer merkwürdigen Selbstbezogenheit an Adolfs Verhältnis zu Stefanie. Auch seine grenzenlose Liebe zur Architektur, seine Leidenschaft fürs Bauen, blieb trotz lebendigster Anteilnahme im Grunde genommen nur ein Spiel des Geistes. Wie er, wenn er sich seiner Gefühle für Stefanie in realistischer Form versichern wollte, zur Landstraße lief, um sie zu sehen, eilte er aus der übersteigerten Atmosphäre seines Selbststudiums zur Ringstraße hinein, um sich am unmittelbaren Eindruck der verschiedenen Monumentalbauten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich begriff auch allmählich, weshalb mein Freund mit so einseitiger Vorliebe an diesen Ringstraßenbauten hing, obwohl meiner Ansicht nach der Eindruck älterer, in ihrem Stil ursprünglicherer Bauten, wie etwa des Stephansdomes oder des Belvederes, viel echter, stärker, überzeugender war. Aber die Bauten der Barockzeit liebte Adolf überhaupt nicht, sie waren ihm zu überladen. Die Prunkbauten der Ringstraße waren erst nach Niederlegung der die Innenstadt umgebenden Befestigungen errichtet worden, stammten also erst aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und besaßen keineswegs einen einheitlichen Stil. Im Gegenteil. Nahezu alle in früherer Zeit entwickelten Stile wurden in diesen Bauten wiederholt. Das Parlament war in klassischem, besser gesagt in pseudo-hellenischem Stile erbaut worden, das Rathaus war neugotisch, das Burgtheater, das Adolf besonders bewunderte, war Spätrenaissance. Freilich war ihnen allen Einzug ins große, repräsentative eigen, der meinen Freund besonders anzog. Was ihn aber dazu führte, sich immer wieder mit diesen Bauten zu beschäftigen, ja die Ringstraße sozusagen zu seinem beruflichen Praktikum zu proklamieren, war der Umstand, dass er an diesen von der vorhergehenden Generation geschaffenen Bauten noch ohne Schwierigkeiten die Entstehungsgeschichte studieren, die Pläne rekonstruieren, sozusagen jedes einzelne Bauwerk nochmals für sich erbauen konnte und sich Schicksal und Leistung der großen Baumeister jener Zeit, eines Theophil Hansen, Semper, Hasenauer, eines Sickertsburg, eines van der Null, vergegenwärtigen konnte. Mit Besorgnis entdeckte ich, wie neue Gedanken, Erfahrungen und Pläne das berufliche Studium meines Freundes durchkreuzten, überdeckten. Soweit die Interessengebiete Bezug auf die Architektur hatten, wurden sie von ihm in das Gesamtstudium mit einbezogen. Aber es gab vieles, das seinen beruflichen Plänen diametral gegenüberstand. Außerdem bekam das Politische, verglichen mit der Linzer Zeit, immer stärkeres Übergewicht über ihn. Wenn ich Adolf mitunter fragte, wie denn diese weit abliegenden Probleme, die uns beispielsweise bei unseren Besuchen im Parlament begegneten, mit seinem Berufsstudium zusammenhingen, bekam ich zur Antwort: Man kann erst bauen, wenn die politischen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Manches Mal wurde ich auch ziemlich barsch abgefertigt. So erinnere ich mich, dass Adolf einmal auf meine Frage, wie er sich denn die Lösung eines bestimmten Problems vorstelle, antwortete: Auch wenn ich dieses Problem schon zu Ende gedacht hätte, würde ich es dir nicht sagen, weil du es doch nicht begreifen könntest. Aber wenn er auch oft genug abweisend, launenhaft, fahrig und keineswegs konziliant war, konnte ich ihm doch niemals gram sein, weil diese unerfreulichen Seiten seines Wesens überstrahlt wurden vom Feuer einer begeisterungsfähigen Seele. Ich unterließ es künftig, ihn nach beruflichen Dingen zu fragen. Es war viel besser, wenn ich schweigend meinen eigenen Weg ging. Da konnte er ja sehen, wie ich mir die Erreichung eines festen Berufszieles vorstellte. Schließlich hatte ich nicht einmal, wie er, die unteren Klassen der Realschule, sondern bloß die Bürgerschule besucht und war nun doch ein den Maturanten gleichgestellter Konservatoriumsschüler. Aber bei meinem Freunde verlief das berufliche Studium genau entgegengesetzt wie bei mir. Während in der Regel das Berufsstudium im Laufe der Jahre immer konkreter, einseitiger, spezieller wird und einen eindeutigen Bezug auf das Praktische erhält, wurde es bei Adolf immer allgemeiner, vielseitiger, abstrakter und entfernte sich immer weiter von der Praxis. Je hartnäckiger er vor sich selbst die Parole wiederholte, ich will Baumeister werden, desto mehr verflüchtigte sich dieses Ziel in der Wirklichkeit. Immer weiter griff er in seinen Studien aus, immer neue Bereiche zog er mit herein. Es war die typische Haltung eines jungen Menschen, dem der konkrete Beruf im Wege steht, um die Berufung, die er in sich spürt, zu erfüllen. Von diesem Studium sagt er selbst: Ich habe mich seit früher Jugend bemüht, auf richtige Art zu lesen und wurde dabei in glücklichster Weise von Gedächtnis und Verstand unterstützt. Und in solchem Sinne betrachtet war für mich besonders die Wiener Zeit fruchtbar und wertvoll. Ich las damals unendlich viel und zwar gründlich. Was mir so an freier Zeit von meiner Arbeit übrig blieb, ging restlos für mein Studium auf. Ich glaube heute fest daran, dass im Allgemeinen sämtliche schöpferischen Gedanken schon in der Jugend grundsätzlich erscheinen, sofern solche überhaupt vorhanden sind. Ich unterscheide zwischen der Weisheit des Alters, die nur in einer größeren Gründlichkeit und Vorsicht als Ergebnis der Erfahrungen eines langen Lebens gelten kann, und der Genialität der Jugend, die in unerschöpflicher Fruchtbarkeit Gedanken und Ideen ausschüttet, ohne sie zunächst auch nur verarbeiten zu können, infolge der Fülle ihrer Zahl. Sie liefert die Baustoffe und Zukunftspläne, aus denen das weisere Alter die Steine nimmt, behaut und den Bau aufführt, soweit nicht die sogenannte Weisheit des Alters die Genialität der Jugend erstickt hat. So war es bei meinem Freunde. Bücher, immer wieder Bücher. Ich kann mir Adolf gar nicht ohne Bücher vorstellen. Daheim stapelte er sie um sich auf. Er musste ein Buch, das ihn beschäftigte, immer um sich haben. Auch wenn er nicht gerade darin las, musste es doch für ihn gegenwärtig sein. Wenn er von daheim fortging, hatte er mindestens ein Buch unter dem Arm. Manchmal wurde ihm das Mitnehmen der Bücher zum Problem. Dann verzichtete er lieber auf Natur und freien Himmel als auf das Buch. Bücher waren seine Welt. In Linz hatte er sich, um jedes gewünschte Buch erreichen zu können, gleichzeitig in 3 Büchereien einschreiben lassen. In Wien benutzte er die Hofbibliothek, und zwar so eifrig, dass ich ihn einmal allen Ernstes fragte, ob er sich denn vorgenommen habe, die ganze Bibliothek auszulesen, wofür ich natürlich nur grob angefahren wurde. Einmal nahm er mich in die Hofbibliothek mit und führte mich in den großen Saal. Ich war von diesen ungeheuren, zu ganzen Wänden aufgestapelten Büchern fast erschlagen und fragte ihn, wie er denn angesichts dieser Überfülle von Büchern gerade die bekäme, die er brauchte. Da wollte er mich in die Handhabung des Kataloges einführen, aber ich wurde nur noch mehr verwirrt. Wenn er las, konnte ihn kaum etwas stören, aber er störte sich mitunter selbst, denn sobald ihn ein Buch ergriff, begann er darüber zu sprechen. Dann musste ich geduldig zuhören, einerlei, ob mich das Thema interessierte oder nicht. Hin und wieder, in Linz noch häufiger als in Wien, schob er mir ein Buch zu und verlangte, dass ich dies als sein Freund lese. Es ging ihm dabei weniger darum, dass ich damit meine eigenen Kenntnisse erweitere, als dass er einen Partner bekam, mit dem er über den Inhalt des Buches sprechen konnte, auch wenn dieser gewünschte Partner oft nur ein Zuhörer war. Über die Art, ein Buch richtig zu lesen, hat er sich in seinem Buch auf einer mehr als 3 Seiten langen Darstellung eingehend geäußert. Ich kenne Menschen, die unendlich viel lesen, und zwar Buch für Buch, Buchstaben um Buchstaben, und die ich doch nicht als belesen bezeichnen möchte. Sie besitzen freilich eine Unmenge von Wissen, allein ihr Gehirn versteht nicht, eine Einteilung und Registratur dieses in sich aufgenommenen Materials durchzuführen. In dieser Hinsicht war mein Freund ohne Zweifel dem Durchschnittsleser weit überlegen. Die Lektüre begann für ihn schon bei der Auswahl der Bücher. Adolf besaß eine ganz besondere Witterung für Dichter und Autoren, die ihm etwas zu sagen hatten. Er las niemals Bücher zur Zerstreuung, zum Zeitvertreib. Bücher lesen war ihm eine todernste Arbeit. Das bekam ich oft genug zu spüren. Wehe, wenn ich seine Lektüre nicht entsprechend ernst nahm und etwa versuchte, inzwischen am Flügel Etüden zu spielen. Interessant war die Art, wie Adolf ein Buch vornahm. Das Wichtigste war ihm die Übersicht, das Inhaltsverzeichnis. Dann erst ging er ans Werk, wobei er sich keineswegs an die gegebene Reihenfolge hielt, sondern sich das Wesentlichste förmlich herausstach. Was er sich aber einmal auf diese Weise angeeignet hatte, das saß sorgfältig eingeordnet und registriert in seinem Gedächtnis. Ein Griff, und es stand wieder bereit, und zwar so getreu, als hätte er es eben erst gelesen. Ich dachte manches Mal, jetzt kann doch nichts mehr in seinem Kopf Platz haben. Und siehe da, alles, was er vom Josefplatz herübergeschleppt hatte, fand noch seinen Platz. Fast schien es, dass mit der Menge des aufgenommenen Materials das Gedächtnis immer besser wurde. Für mich, der ich mich mit meinem Pensum ehrlich plagen musste, war dies einfach ein Wunder. Wirklich, in seinem Gehirn war Platz für eine ganze Bibliothek. Wenn ich nun aus der ungeheuren Fülle dessen, was Adolf in Linz und später in Wien gelesen hat, aufzählen soll, welche Bücher ihm besonderen Eindruck machten, gerate ich in Verlegenheit. Leider besitze ich nicht das einzigartige Gedächtnis meines Freundes für den Inhalt der Bücher. Mir bleibt Erlebtes viel stärker im Gedächtnis als Erlesenes. So sind mir aus der Lektüre Arnulfs eigentlich nur sehr nebensächliche Dinge in Erinnerung geblieben. Den ersten Rang unter allen Büchern nahmen, wie ich schon erwähnte, die deutschen Heldensagen ein. Unberührt von der jeweiligen Stimmung und der äußeren Situation, in der er sich befand, wurden sie immer wieder vorgenommen und gelesen. Längst kannte er sie alle auswendig, trotzdem las er sie immer wieder von Neuem. Das Buch, das er in Wien besaß, hieß, wenn ich mich nicht irre, Götter und Heldensagen, germanisch-deutscher Sagenschatz. Schon in Linz hatte Arnulf begonnen, die Klassiker zu lesen. Vom Faust sagte er einmal, dass in diesem Schauspiel mehr enthalten sei, als die Menschen der Gegenwart erfassen könnten. Im Burgtheater sahen wir sogar einmal den zweiten Teil, wenn ich nicht irre, mit Josef Kainz als Faust. Arnulf war sehr bewegt und sprach noch lange davon. Dass ihn von Schiller besonders Wilhelm Tell ergriff, ist verständlich, die Räuber hingegen gefielen ihm seltsamerweise nicht sehr. Einen tiefen Eindruck machte auf ihn Dantes göttliche Komödie, obwohl er dieses Werk meinem Empfinden nach viel zu früh in die Hand bekam. Dass er sich mit Herder beschäftigte, weiß ich. Von Lessing sahen wir Minna von Barnhelm, Stifter hatte er gerne gelesen, wohl auch, weil er darin das Bild der heimatlichen Landschaft wiederfand, während ihm Rosegger, wie er sich ausdrückte, zu populär war. Daneben nahm er hin und wieder auch Bücher zur Hand, die damals in Mode waren, mehr um sich ein Urteil über die Menschen zu machen, die diese Bücher lasen, als über diese Werke selbst. An Ganghofer fand Arnulf absolut nichts. Dagegen trat er sehr für Otto Ernst ein, dessen Werke er genau kannte. An modernen Dramen sahen wir Frank Wedekinds Frühlingserwachen und Der Meister von Palmyra von Wilbrandt. Die Dramen Ibsens hat Arnulf in Wien gelesen, ohne dass er davon einen besonderen Eindruck empfangen hätte. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Von philosophischen Büchern war Schopenhauer stets um ihn, später auch Nietzsche. Doch bekam ich davon wenig zu spüren, denn diese Philosophen fasste er sozusagen als seine intimste Angelegenheit auf, als seinen Privatbesitz, den er mit niemandem teilen wollte. Vielleicht lag diese Zurückhaltung auch darin begründet, dass wir in der Liebe zur Musik etwas Gemeinsames hatten, das uns eine viel reichere und köstlichere Begegnung ermöglichte, als die mir doch etwas abliegende Philosophie. Abschließend möchte ich auch über die Lektüre meines Freundes das Gleiche sagen, das ich bereits bei der Darstellung seines Berufsstudiums betonte. Er las unerhört viel und hielt mit Hilfe seines außergewöhnlichen Gedächtnisses ein Wissen fest, das weit über das Niveau eines noch nicht einmal 20-Jährigen hinausragte, aber er vermied jede tatsächliche Auseinandersetzung darüber. Wenn er mich auch mitunter drängte, ein bestimmtes Buch zu lesen, wusste er im Vorhinein, dass ich kein ebenbürtiger Partner war. Vielleicht hat er die Bücher, die er mir zu lesen empfahl, schon nach diesem Gesichtspunkte ausgesucht. Es ging ihm nicht um die andere Meinung, nicht um eine Diskussion über den Inhalt. Auch sein Verhältnis zu den Büchern war so wie sein Verhältnis zur Außenwelt überhaupt. Mit glühendem Herzen nahm er alles Erreichbare auf, doch bewusst hielt er sich alles, was ihn direkt bedrängen wollte, vom Leibe. Er war ein Suchender, gewiss, aber er fand in den Büchern nur das, was zu ihm passte. Als ich ihn einmal fragte, ob er denn sein Studium wirklich nur allein mit seinen Büchern bewältigen wollte, sah er mich erstaunt an und sagte schroff: »Du brauchst natürlich Lehrer, das sehe ich ein. Für mich sind die überflüssig.« Im weiteren Verlauf der Debatte nannte er mich manchmal einen geistigen Kostgänger und Schmarotzer, der an fremden Tischen sitze. Ich hatte von Arnulf, insbesondere während unseres Zusammenlebens in Wien, nicht den Eindruck, dass er in der ungeheuren Fülle von Büchern, die er um sich aufhäufte, etwas Bestimmtes suche, etwa Grundlagen oder Auffassungen für sein Verhalten, sondern dass er umgekehrt für das, was an Grundlagen und Auffassungen in ihm schon vorhanden war, in diesen Büchern vielleicht mehr unbewusst als bewusst lediglich die Bestätigung suchte. Deshalb war für ihn das Lesen vielleicht von den deutschen Heldensagen abgesehen, weniger Erbauung als vielmehr eine Art Selbstkontrolle. Wenn ich an die zahlreichen Probleme denke, die ihn in Wien beschäftigten und an denen ich teilhaben konnte, so steht am Ende der Betrachtung meistens irgendein Buch, von dem Adolf mir dann triumphierend sagte: »Siehst du, auch der Mann, der dieses geschrieben hat, ist genau meiner Ansicht.«